Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau, der zweiten Episode in unserer dreiteiligen Serie über den Stuttgarter Flughafen. Auch in dieser Episode haben wir wieder drei Themen dabei. Zunächst mal geht es um den Winterdienst, um die Schneeräumer. Im zweiten Teil geht es um den Verkehrsleiter vom Dienst. Und im dritten Teil geht es um Gepäckbeförderung und Sortierung. Vielleicht nochmal als Hintergrund, ich war am 28. Juni diesen Jahres einen Tag lang auf dem Flughafen Stuttgart, wo ich mit Katja Vogt aus dem Pressereferat diverse Mitarbeiter besucht habe und mich mit denen über ihre Tätigkeiten und das, was dahinter steckt, unterhalten habe. Und in dieser Episode Nummer 2 von 3 schauen wir uns eben wieder drei Themen an. In der nächsten Episode gibt es dann die restlichen drei, unter anderem mit der Feuerwehr. Ja, wir fangen wie üblich damit an, dass sich unser erster Gast vorstellt. Mein Name ist Cornelia Klaus und ich arbeite am Flughafen Stuttgart in der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und bin dort überwiegend zuständig für Eventmanagement. Okay, aber wir wollen jetzt nicht über Eventmanagement reden, sondern über den Winterdienst. Und ja, dann stellt sich der Hörer vielleicht die Frage, was haben Sie mit dem Winterdienst zu tun? Ja, es gibt am Flughafen rund 180 freiwillige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die neben ihrem eigentlichen Job Winterdienst machen. Und der geht dann von November bis April. Das heißt, es ist so ähnlich wie bei der Feuerwehr. Sie haben quasi einen Piepser und wenn der VVD bzw. der Tower beschließt, man muss räumen, dann werden Sie gerufen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, es ist so, wir sind in drei Gruppen eingeteilt, 60 Leute. Und wir haben dann alle drei Wochen Bereitschaftsdienst. Das heißt, in dieser Zeit kann ich rund um die Uhr angerufen werden. Ah, also nicht nur während der Arbeitszeit, sondern generell? Ja, also rund um die Uhr. Das kann also sein, dass nachts um 12 oder um 2 oder um 3 dann das Telefon schellt und dann heißt es, wir haben Winterdienst, bitte begeben Sie sich zum Flughafen. Okay. Und warum machen Sie das? Macht es Spaß oder? Ja, es macht Spaß. Okay. Es macht Spaß. Also ich fahre gern LKW. Ich hatte ja am Anfang schon sehr Respekt davor. Mhm. Aber es macht wirklich Spaß, auch mit technischem Gerät umzugehen. Also ich mache das ganz gerne. Und es ist mal was ganz anderes, als am Schreibtisch zu sitzen und zu organisieren. Ja. Und was auch toll ist, man hat gleich ein Erfolgserlebnis. Ja. Das kann ich extrem gut nachvollziehen. Also dieses was ganz anderes machen, ich fliege ja Segel und das ist so ähnlich. Ne? Man sitzt eben nicht am Schreibtisch, sondern man bewegt sich, man ist schon frisch in der Luft, man tut geht mit technischem Gerät um und als Jugendlicher durfte ich da auch schon Lastwagen fahren. Also das. Und das ist einfach toll. Also es macht auch Spaß, hier mit einem 17-Tonner und 400 PS über die Stadtbahn zu fahren. Ja, ja. Dann reden wir doch mal kurz ein bisschen drüber, was der Winterdienst tut. Wollen Sie vielleicht ein bisschen erzählen, wie das dann so abläuft, welche Gerätschaften und so weiter? So einfach mal einen Überblick. Ja, also wir haben Schneepflüge, das sind sogenannte Kehrblasgeräte. Das heißt, an dem LKW ist vorne ein Pflug mit 6 Meter breit. Dann ein Besen drunter und ein Gebläse. Das ist ein Teil der Fahrzeuge, eins, das ich bediene. Dann gibt es noch die Sprüher, es gibt die Schneefräsen und dann zum Teil aber auch noch LKWs, die dann den Schnee aufnehmen. Also ganz normale Pritschen, Wagen. Ja, okay. Ja. Genau, weil Sie können die ja nicht einfach neben die Landebahn schieben, weil ja dann der Sicherheitsstreifen quasi nicht mehr zugänglich wäre. Wir produzieren quasi schon einen Schneeball am Rand der Landebahn. Der wird dann aber weggefräst, entweder in die Grünfläche oder wie gesagt auf LKWs. Mhm. Ich hatte mich gerade schon gewundert, warum man in Stuttgart eine Schneefräse braucht, weil die Zeiten, wo da dann an einem Abend anderthalb Meter Schnee fallen, die sind ja schon lang vorbei. Aber das erklärt's, ne? Ja. Okay. Doch, sie sind ein wichtiger Bestandteil von unserer Winterdienstgruppe. Diese Schneepflüge, 6 Meter breit, das ist breiter als normal? Ja, also der Pflug ist zwar 6 Meter, der steht aber schräg. Das heißt, das Fahrzeug an sich ist 5 Meter breit. Und es ist natürlich breiter als normal. Also das heißt, der Straßenwinterdienst hat natürlich keine so riesen Schaufeln davor. Ja. Und wie viele haben Sie da davon? Wie, oder andersrum formuliert, ich meine, ich fliege ja gelegentlich von Stuttgart aus beruflich. Und da sieht man immer mehrere von den Schneepflügen so hintereinander versetzt, nebeneinander über die Bahn fahren, sodass quasi in mehr oder weniger einem oder wenigen Durchgängen geräumt wird. Ne? Ja, also wir haben insgesamt rund 30 Räumfahrzeuge. Wow. Und dann kommt es darauf an, ob man jetzt zwei Züge einsetzt oder ein Zug einsetzt. Und ein Zug ist in der Regel so mit 15 Fahrzeugen dann ausgerüstet. Mhm. Und die fahren dann mehr oder weniger gleichzeitig über die Bahn nebeneinander? Also wir fahren in Formation. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Räumzüge haben, dann fahren wir V-förmig, wie so ein Vogelschwarm. Mhm. Das heißt, dann ist die Landebahn in einem Durchgang geräumt. Das dauert dann so circa 20 Minuten. Wie schnell fahren Sie dann da beim Flügen, wenn die paar 2 Kilometer 20 Minuten brauchen? Also wir fahren so circa 30, 35 okay. Stundenkilometer. Mhm. Gestreut wird nicht, oder? Also zumindest kein Salz, weil das korrosionsmäßig ja nicht so günstig ist. Salz ist absolut tabu. Das ist ja erstens für die Umwelt nicht so wirklich gut und dann auch für die Außenhaut der Flugzeuge. Ja. Darum wird hier entweder Kaliumformiat gesprüht oder Natriumformiat gestreut. Mhm, das ist auch biologisch abbaubar. Okay. Und hat den gleichen Effekt, dass der mehr oder weniger Gefrierpunkt steigt und das halt dann nicht mehr. Ja, dass nicht gleich der Schnee wieder liegen bleibt, sondern dann wegtaut. Ja. Wenn es so eine Nacht durchschneit, so ganz normal Winter, also jetzt nicht irgendwie Ausnahme, Tiefdruckgebiet, wie oft wird dann da geschneepflügt, wie oft wird gereinigt, wie oft müssen Sie raus? Das kann ich so gar nicht sagen, das kommt drauf an, wie intensiv das schneit. Ja klar, aber so ganz normaler Tag. Das kann sein, wir gehen einmal in der Stunde drauf, das kommt völlig drauf an, wie der Schneefall ist, wie der Schnee liegen bleibt, was für Art von Schnee das ist, ob nass oder trockener Schnee, also da kann ich jetzt nicht sagen, wir gehen, was weiß ich, in 4 Stunden dreimal drauf, das kann man so nicht sagen. Aber es kann durchaus passieren, wenn es kräftig schneit und der Schnee schwer und nass ist, dass man dann stündlich Schnee schippen muss. Das kann sein. Als ich da am Flughafen war, also wir nehmen das ja gerade telefonisch im Nachgang auf, als ich am Flughafen war, stand in irgendeiner der Kfz-Werkstätten ein LKW gelb, der hatte neben der Fahrerkabine 2 so große Düsen, aber keinen Schneepflug. Ist das gerade dann dieses Blasequipment? Nee, das ist was ganz anderes. Das ist, der hat die Düsen, der sprüht dann so quasi noch die Reste, die Ränder weg. Ah. Aber das ist ein ganz besonderes Fahrzeug. Also das Blasequipment sonst hat jedes Kehrblasgerät hat auch ein Gebläse am Fahrzeug. Und das, was Sie gesehen haben, das ist dieses Jetgebläse. Ah. Und da werden dann wirklich die Reste noch weggesprüht. Also der macht dann nicht nur Luftstrom, sondern wahrscheinlich auch warm. Der macht auch warm, genau. Okay. Genau. Das heißt, was Sie quasi zwischen den Pflügen oder so an Rest übrig lassen, macht der dann von Zweck? Ja. Okay. Die Enteiserei der Flugzeuge fällt aber nicht mit in die Aufgaben des Winterdienstes, oder? Nee, das machen die Kollegen von der Lufthansa Technik. Okay. Gut, dann sind wir eigentlich mehr oder weniger durch. Weil ich kann noch sagen, wir hatten im vergangenen Winter, der war relativ streng, da hatten wir 63 Einsätze insgesamt. Okay, also 63 Mal geräumt. Ja. Das und geht ja eigentlich. In milden Wintern ist es dann vielleicht die Hälfte. Also das ging letztes Jahr wirklich gut zur Sache. Mhm. Die Rollwege, die werden ja auch geräumt, aber nicht so oft, oder? Weil da ist die Bremswirkung nicht so wichtig. Doch. Ja. Okay. Also es wird die Start- und Landebahn geräumt, sie hat natürlich oberste Priorität. Ja. Dann gibt es ganz bestimmte Ablaufpläne, wie die Rollwege geräumt werden und das Vorfeld. Also das sind natürlich auch wichtige Flächen, die werden genauso geräumt. Gibt es denn da so eine Art Dirigenten oder Koordinator, der sagt, jetzt fahr du mal dahin und räum da? Oder gibt es da vorgefertigten kompletten Plan, wo dann schon klar ist, wer wann wo was räumt? Also es gibt einen vorgefertigten, ausgeklügelten Plan. Okay. Aber der Winterdienstleiter gibt dann an, weil es kann ja sein, dass mal das variiert werden muss. Und der Winterdienstleiter legt dann fest, welche Flächen jetzt geräumt werden. Haben Sie den Führerschein für den LKW extra für den Winterdienst gemacht oder haben Sie den eh schon gehabt und sind dann deshalb auch mit zum Winterdienst? Nee, den habe ich extra für den Winterdienst gemacht. Cool. Ja. Witzig. Oh, das ist wirklich cool. Ja, das hat bestimmt Charme. Ja, wir sind ja rund 180 Freiwillige und davon sind 5 Frauen, der Rest nur sind Männer. Ja. Okay. Hm. Wovon 4 Frauen sind im Vorfeldbereich tätig und eine Kollegin ist beim Straßenwinterdienst. Mhm. Aber immerhin mehr als bei der Feuerwehr. Da haben Sie ja, glaube ich, nur eine. Ja, inzwischen, genau. Genau. Ja. Gut, alles klar. Dann sind wir jetzt, glaube ich, tatsächlich durch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Ja, gerne. Ciao. Tschüss. Gut, jetzt sind wir hier in der Verkehrsleitung, in der Verkehrsleitzentrale und unterhalten uns mit dem Verkehrsleiter vom Dienst, der sich jetzt erstmal vorstellt. Ja, mein Name ist Markus Graf. Ich bin 32 Jahre alt mittlerweile. Bin seit 2008 hier am Flughafen, beschäftigt als Verkehrsleiter vom Dienst. Zunächst als Volontär, das nennt sich also eine Ausbildungsform, übergenommen oder übergegeben von der Bundeswehr hier am Flughafen mit einem besonderen Ausbildungsverfahren und hat umgeschult 18 Monate zum Verkehrsassistenten und nachher in der weiterführenden Form dann als Verkehrsleiter vom Dienst eingesetzt, soweit Stellen vorhanden sind. Mhm. Und jetzt aktiv tätig und auch allein selbstverantwortlich tätig seit 1.4. diesen Jahres. Und bin sehr zufrieden mit der Tätigkeit, die sehr, sehr abwechslungsreich sich gestaltet, jeden Tag. Dann erzählen Sie doch mal kurz, was der Verkehrsleiter vom Dienst denn so tut, wenn Sie das gerade schon so erwähnen. Gerne. Also wir haben hier primär die Aufgabe, die Verkehrssicherung der Verkehrswege, der Rollwege und so weiter durchzuführen. Das heißt, wir machen regelmäßig Kontrollfahrten im 5-6-Stunden-Takt. Wir beginnen dort morgens um 4, bevor Betriebsbeginn. Wir fahren die Rollwege ab, wir fahren die Start- und Landebahn ab, wir kontrollieren die Vorfeldpositionen auf Gegenstände, sogenannte FODs, weil in der Nacht auch Abfertigungsbetrieb teilweise herrscht mit Wartungsbetrieb und auch die Fahrzeuge trotzdem fahren, auch wenn keine Flugzeuge starten und landen dürfen. Stuttgart hat Nachtflugverbot. Ne? Genau, so ist es. Und in diesem Zeitraum, wie gesagt, fährt man ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde über die Rollwege und sucht halt nach auch Kadavern, sage ich mal, von Vögeln, die eventuell mal dort liegen könnten. Das wird dann im, wie gesagt, 5-6 Stunden Rhythmus gemacht. Dann die nächste Fahrt um 8 Uhr, dann um 12, um 16 und um 22 Uhr wieder. Und der Hintergrund davon ist, dass nichts rumliegt, was von den Triebwerken angesaugt wird und dann die Triebwerke kaputt macht. Genau, das beste Beispiel dafür war eigentlich der Absturz der Concorde in Paris. Ja. Bei der Concorde kam ja noch dazu, dass, ich glaube, der Gegenstand hat einen Reifen kaputt gemacht. Korrekt. Und der explodierende Reifen ist dann in den Tank eingeschlagen. Genau. Und das war ja eigentlich auch ein Konstruktionsfehler bei der Concorde. So ist es genau. Also Verkettung von unglücklichen Umständen. Wie es immer. Meistens in der Luftfahrt genau. wäre. Ja, genau. Okay, also FOD Removal, FOD Foreign Object Damage heißt es, glaube genau. ich. Ne? Sonst noch was? Natürlich, der Verkehrsleiter vom Dienst hat hier sehr vielseitige Aufgaben. Wird auch gerne mal als Mädchen für alles hier präsentiert. Neben diesen Kontrollen haben wir einmal noch die Aufgabe von Betreuungen, also VIPs, Staatsgästen und so weiter. Alles auch mit der Organisation zu tun hat. Wir sind ja mit der Verkehrszentrale mittlerweile zusammengelegt worden und haben somit auch einen direkten Eingriffmöglichkeit in die Positionierung der Flugzeuge. Wobei wir uns da ein bisschen zurückhalten, sondern wir sprechen uns mit denen ab, wie wir es haben wollen. Und wie wir es nicht haben wollen, wenn zum Beispiel Staatsbesuche da sind und eine gewisse Vorplanung hat stattgefunden und sich aber der operative, sage ich mal, der operative Ablauf sich ein bisschen schwieriger gestaltet, dann muss man halt da unmittelbar eingreifen und dann spricht man sich mit den Kollegen hier ab und dann kann man gleich entsprechend Möglichkeiten sie überlegen und dann das direkt ausführen. Diese Kollegen sind von welcher Institution? Also von der Verkehrszentrale. Das ist wieder was anderes als die. Wieder was anderes, genau. Wir sind früher getrennt gewesen, von der, auch von, der, von den Büros. Wir sind aber seit letztem Jahr zusammengelegt worden. Hat auch unheimlich viel Synergieeffekt gebracht für uns, auch für die Verkehrszentrale. Und durch die ähnlichen Aufgabenbereiche, sage ich mal, von der Positionierung der Flieger mit rausgucken, was draußen und so geschieht, hat sich halt da eine sehr gute Möglichkeit ergeben, hier Ressourcen zu wecken, die man vorher so nicht hatte. Ja. Das heißt, Sie als Gruppe dann sind auch dafür zuständig zu definieren, welcher Flieger an welches Gate kommt. So ist es genau. Also die Verkehrszentrale macht das zwar autark, da mischen wir uns natürlich nicht ein, nur wenn es Probleme gibt mit Behörden und so weiter, dass man da Abstimmungsprobleme hat, dann müssen wir dann auch ein bisschen eingreifen und dann unterstützen wir uns gegenseitig. Wir werden jetzt nicht dem anderen sagen, so und so und so, sondern wir sprechen uns ab. Das ist mehr ein Miteinander statt ein von oben nach unten. Das ist hier ganz wichtig und das hat sich jetzt auch sehr gut bewährt. Schlepper und Treppen und Gepäck, Einlade, Förderbänder, ist das auch Ihr Job oder macht das jemand anderes? Also unser Job ist es nicht. Wir haben die Aufgabe allerdings, die Verkehrssicherheit auch hier zu prüfen. Wir machen Fahrzeugkontrollen. Wir haben so einen internen TÜV hier am Flughafen oder auch einen externen TÜV logischerweise, wie jedes andere Verkehrsfahrzeug auch. Wenn es eine Straßenzulassung hat, wird es durch einen externen TÜV geprüft, kriegt die Prüfplakette ganz normal drauf und kann dann hier fahren, sobald er eine Vorfeldberechtigung hat. Bei den Abfertigungsgeräten, das sind alles Sonderanfertigungen, also nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Da haben wir dann einen internen TÜV, der prüft auch in regelmäßigen Abständen, ob die Verkehrssicherheit noch gegeben ist, ob Bremsen noch funktionieren und so weiter. Und da überprüfen wir den TÜV von denen durch die Prüfplaketten, die sie aufgeklebt haben, und weisen gegebenenfalls hin, wenn es nicht von der Fachgruppe selber schon gemacht wird, dass der TÜV abgelaufen ist und dass er aus dem Verkehr gezogen werden soll. Das heißt, sie spielen quasi auch so ein bisschen Verkehrspolizei, spielen jetzt, also vielleicht der falsche Begriff, aber sie spielen Rolle der Verkehrspolizei. Wir spielen die Rolle der Verkehrspolizei hier. Wir haben also hier drin das Hausrecht. Das heißt, im Gegensatz zu draußen sind wir auch angehalten, wenn die Polizei zu schnell fährt, auch da mal zu fragen, ob es denn einen Einsatz gibt. Ja. Das ist einfach so ungefähr, genau. nee, also Spaß beiseite. Also das ist wirklich so, dass hier drin wir die Rolle der Polizei übernehmen, wobei wir jetzt aber nicht die Security, den Bereich Security, also Sicherheit in dem Sinne übernehmen, sondern sich natürlich den Sicherheitskräften vorbehalten. Grenzschutz, ne? Grenzschutz, also Bundespolizei und Landespolizei. Ja. Wir arbeiten mit denen eng zusammen und da ist ein Geben und Nehmen. Also wir müssen halt immer mal wieder auf Fehler hinweisen. Sie weisen auch uns auch mal auf Sachen hin, da sind wir auch immer öfters dankbar. Ja. Und so weisen wir halt auch die Bundespolizei darauf hin, dass auch für sie, wenn nicht Einsatz ist, 30 km/h. 30 auf dem Vorfeld. 30 auf dem Vorfeld. Mhm. Gilt das auch für Flugzeuge, die rollen? Na gut, Flugzeuge rollen hier öfters mal mit ganz langsam, aber auch ganz schnell. Wobei halt hier im Flughafen wichtig ist, Flugzeuge haben grundsätzlich Vorfahrt. Ja. Also auch für Rettungskräfte alle anderen Einsatzkräfte. Die Follow-Me-Autos, gibt es die eigentlich noch? Natürlich. Aber die werden ja üblicherweise nicht eingesetzt, ne? Doch, also die werden eingesetzt. Wir haben hier verschiedene Anbieter, Abfertiger hier am Flughafen. Und es gestaltet sich so, dass die Flughafenmitarbeiter vom Bodenverkehrsdienst der FSG selber einwinken. Die haben einen Kurs besucht, um diese Flieger einwinken zu dürfen. Mhm. Es gibt aber auch Tochtergesellschaften wie die AGS oder die Firma Losch, die winken selber nicht ein. Da würden dann unsere Einwinger auch wiederum zum Einsatz kommen. Die werden durch die Verkehrszentrale disponiert. Und bei den Abfertigungen, die der Flughafen selber übernimmt und wo genügend Personal vorhanden ist, wird auch dort von den Leuten vor Ort eingewunken. Und einwinken verstehen Sie jetzt nicht nur die letzten 20 Meter, wo einer wirklich tatsächlich winkt, bis der Flieger auf der Linie am Gate steht, sondern eben auch das Follow-Me-Odole. Ja, also wir haben einige Positionen, wo der Follow-Me die Flieger abholt. Okay. Wobei ansonsten die Flieger von der DFS, also die Rollwege vorgegeben kriegen, wie sie rollen müssen, und die Positionen sind ja veröffentlicht, die können dann meistens einrollen. Wenn ein Flugzeugführer natürlich möchte, dass er ein Follow-Me vorher sich herfahren hat, kriegt er das natürlich. Kann er beantragen. Das kann er natürlich beantragen, da hat er freie Wahl. Schau, so ein bisschen, hat bestimmt so ein bisschen so Weichei-Image, oder? Wann würde man das machen? Sie sagten gerade in bestimmten Fällen. Ja, wir haben Positionen, wo Doppelmarkierungen vorhanden sind, damit man verhindern will, dass der Pilot vielleicht auf die falsche Position einrollt oder halt falsch einrollt. Nicht auf die falsche Position, weil es gibt diese Position 60 und 60 Alpha. Das sind Markierungen, die über Kreuz gehen, und da könnte der Pilot, vor allem wenn es regnet zum Beispiel, vielleicht mal die Linie übersehen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn wir verschiedene Rollverfahren hier anwenden, die nicht standardmäßig sind, dass man mal über eine Parkposition rollen muss, dann dürfen sie das eh nur mit dem Follow-Me-Fahrzeug machen. Auch um sicherzugehen, dass Fahrzeuge, die auf der Fahrstraße sind, das auch mitkriegen, dass der Flugzeug abrollt und nicht einrollt auf die Position und den gegebenenfalls ausbremsen würden. Okay. Sie sagten vorhin, dass Sie quasi hier das Hausrecht haben. Mhm. Ein Flugzeug, das rollt, untersteht das Ihrem Hausrecht? Mit anderen Worten, kontrollieren Sie auch irgendwelche Papiere bei Flugzeugen oder wie? Der Kapitän an Bord hat immer noch das Hausrecht für seine Maschine. Im Flugzeug, er rollt ja zwar auf unserem Vorfeld, sozusagen auf unserem Haus und Gut, aber er hat selber die Gewalt über sein Flugzeug. Das ändert sich natürlich dann, wenn er aussteigt aus dem Flieger oder wenn die Kollegen von der Luftaufsicht dann einen Check an den Flieger machen, dann ist er gegenüber dem Luftaufsichtspersonal verpflichtet, auch Papiere zu zeigen oder vorzuzeigen. Das heißt, da kann er sich eigentlich im Grunde nicht dagegen widersetzen. Ich frage deshalb, weil ich irgendwo gelesen habe, dass der Verkehrsleiter vom Dienst eben auch diese Luftaufsichtspflichten übernimmt. Das stimmt. Also wir haben Kollegen, die haben die Zusatzausbildung schon abgeschlossen oder schon sind länger in dieser Tätigkeit drin. Das kommt auf mich noch zu, sobald ich die rechtlichen Ausbildungsabschnitte abgeschlossen habe. Es fehlt hier noch der Flugschein, also der PPL. Ja. Und dann würde die Luftaufsichtstätigkeit in die Ausbildung gehen und dann würde ich auch diese ausüben. Mhm. Was für ein PPL muss man da haben? Den ganz normalen PPL oder den normalen ATPL? Nein, den ganz normalen PPL reicht. Okay, das geht ja. Und auch die Ausbildung ist sehr spannend. Ja, macht ja auch Spaß, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist interessant zu wissen, dass die Luftaufsichtsmenschen einen Luftfahrerschein haben müssen. Das finde ich interessant. Mhm. Macht irgendwo Sinn natürlich, aber... Klar, also das Verständnis für die Fliegerei müsste natürlich schon vorhanden sein, ja, weil vor Ort ein gewisses Verständnis für gewisse Themen vorhanden sein muss. Ja. Wir haben Leute, die für die Luftfahrttätigkeit keinen Flugschein gemacht haben, die haben eigentlich auch ihre Qualifikation so erreicht, aber es ist eine neue Regelung oder schon eine längere Regelung, dass dieses Personal einfach vorhanden sein muss. Und das hat sich jetzt eigentlich bewährt und ja. Klar, na gut, gibt Schlimmeres. Wie sieht's aus, wenn ein Unfall passiert, um bei der Polizeianalogie zu bleiben? Mhm. Wenn es auf der normalen Straße kracht, dann ist die Polizei zuständig. Sind Sie das hier dann auch? Es kommt darauf an, ob es ein kleiner Blechschaden ist zwischen zwei Abfertigungsgeräten oder ob es sich wirklich hier um einen richtigen Auffahrunfall handelt mit Personenschaden. Die Aufnahme dieses Unfalls bleibt bei uns. Allerdings bei Personenschäden sind wir grundsätzlich verpflichtet, die Polizei mit einzuschalten. Die wird auch immer eine separate Unfallaufnahme machen. Bei einem kleinen Blechschaden, wenn eine Treppe gegen was auch immer, gegen einen Schlepper gekracht ist oder wir haben einen kleinen Blechschaden, dann ist es hier eine Schadensmeldung, die wir aufnehmen und dann ist die Sache erledigt. Schwieriger wird es dann, wenn Flugzeuge beschädigt werden. Mhm. Da wird es dann relativ schnell einen gefährlichen Eingriff zum Luftverkehr. Mhm. Und da sind wir dann grundsätzlich auch verpflichtet, die Landespolizei mit einzuschalten, die dann auch eine separate Ermittlung machen. Und irgendwann taucht dann die BFU auf, wenn irgendwas halbwegs Ernsthaftes passiert? Wenn es zu einem Alarm kommt hier, zu einem Flugunfall und so ähnlichen Sachen, dann geht auch hier, wir haben BFU-Beauftragte hier am Flughafen, dann werden erstmal die unter anderem eingeschaltet und wenn es dann so wie bei der eine Maschine, die sich auf den Bauch gelegt hat, dann ist es natürlich gleich Richtung Braunschweig, dann entscheiden die in Braunschweig selber, wie weiter zu verfahren ist, beziehungsweise die dann hierher kommen und dann den Schaden begutachten, beziehungsweise ihre Ermittlungen aufnehmen. BFU steht übrigens für Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, nur dass das falls noch erklärt ist. Sie sagten gerade auf dem Bauch gelandet, ist das irgendwie kürzlich passiert? Oder was? Ja, vor einigen Jahren hat sich eine Maschine auf den Bauch gelegt, die hatte Probleme im Fahrwerk. Eine große oder? Ja, eine mittlere, sag ich mal. Und war ja groß in der Presse auch. Da war dann hier das volle Programm eigentlich am Platz und hat sich auch gezeigt, dass das, was wir als sinnvoll erachten, sag ich mal, hier mit der Zusammenarbeit, mit den Übungen, die wir hatten, dass das doch einigermaßen gut geklappt hat und sein Ziel erreicht hat, relativ schnell die Passagiere wegzukriegen und auch die Unfallaufnahme. Hat natürlich den Flughafen 8 bis 9 Stunden, wenn ich das richtig gekostet, aber unser Ziel war es, möglichst schnell dieses Flugzeug von der Bahn zu kriegen und da haben alle gut zusammengearbeitet. Und ja, Stuttgart hat ja nur eine Bahn, da ist natürlich gleich dicht. Genau so ist das, genau. Ja. Wobei früher, während einem Bahnumbau, ist man doch irgendwie auf dem Rollweg gelandet, oder? Das geht heute nicht mehr so spontan als Plan B. Das Problem wäre jetzt nicht, dass man das nicht machen könnte. Man müsste halt dann eine entsprechende Notbeleuchtung aufbauen. Das dauert dann noch länger. Ja, wobei wir eh nur bei Tag oder in guten Konditionen fliegen dürften. Aber man muss halt immer Nutzen und Erfolg von dieser Sache abwägen. Und man hat sich damals entschlossen, das nicht zu machen, weil es absehbar war, dass es halt eine gewisse Zeit dauert. Theoretisch wäre es natürlich möglich, dann müsste man aber wieder gucken, dass man die Markierungen alle setzt, damit die Flieger auch wissen und man braucht eine gewisse Landebahnlänge für den Start für Flieger und man kann es nicht immer parallel zu anderen Bahnen machen, man muss einen gewissen Sicherheitsabstand halten und das, wenn man sowas in Erwägung zieht, müsste dann schon der Flieger länger auf der Bahn liegen und die Ermittlungen länger andauern. Ja. Wo Sie gerade von Bahnlänge reden, da fällt mir der Begriff Bremsleistung ein. Messen Sie die auch, also quasi die Griffigkeit der Bahn, insbesondere im Winter und bei Regen? Bei Winter oder im Winterdienst allgemein übernehmen wir diesen Part. Wir machen diese Messfahrten also nach Gefühl. Wie macht man das? Also wie? Ja, wir haben also ein sehr zugkräftiges Auto, wo wir einen sogenannten Skidometer anhängen. Was ist das? Und das ist ein Gerät, das ein Rad innen drin hat und der auf den Boden gepresst wird und sozusagen diese Bremswirkung dann simuliert. Mhm. Und wir fahren dann mit einer konstanten Geschwindigkeit über die Bahn. Die Bahn dann aufgeteilt in 3 Drittel, Aufsitzzone, Mittelteil und halt Endteil. Und da werden dann Bremswerte gemessen und kommt dann nach der zweiten Fahrt zu einem Endergebnis mit Durchschnittswerten. Die übermitteln wir dann an die deutsche Flugsicherung zur Weitergabe an die Piloten beziehungsweise zur Übergabe über die ATIS. Und dann hat ein Pilot die Möglichkeit, die Entscheidung zu geben, ob er startet oder nicht, oder beziehungsweise zu landet oder nicht. Mhm. Wo wir halt dann auch eingreifen müssen, wenn die Bremswerte mal in den Bereich pur gehen, also schlecht bis medium zu pur, muss man dann aktiv in die ganze Sache eingreifen, indem man dann auch sagt, man muss die Bahn sparren aufgrund der schlechten Bremswerte und sich dann mit dem Winterdienst Einsatzleiter absprechen, damit die Bahn geräumt wird. Ja. ATIS, by the way, ist ein Funkanrufbeantworter, der die Wetterdaten des Flugplatzes den ankommenden Piloten verkündet. Ist Pflicht, dass das jeder abhört. Offensichtlich ist die Bremswirkung bei der Landung wichtig, wenn man da logischerweise bremsen muss. Genau. Wie spielt es beim Start rein? Wieso ist das da wichtig? Beim Start natürlich genauso wichtig wie bei der Landung, wobei bei dem Start eher der mittlere und hintere Teil dann wieder wichtig ist, weil im Falle eines Startabbruchs müssen die Flieger ja abbremsen, und wenn sie da dann aus ihren 200 km/h runterbremsen müssen und dann keine Griffigkeit hätten, dann könnte es natürlich passieren, dass die Maschine über die Bahn schlittert oder hinten raus schlittert. Mhm. Das wollen wir auf allen Umständen natürlich vermeiden. Sie haben gerade gesagt, dass wenn die Bremswirkung oder Bremsleistung zu schlecht wird, dass dann die Bahn gesperrt wird und der Winterdienst drüber fährt. Aber das ist ja keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Die wird ja, ist ja nicht 0-1 gut-schlecht, sondern wird ja weniger gut im Laufe der Zeit. Genau. Wenn jetzt die Bahn tatsächlich langsam eine schlechtere Bremsleistung bekommt, kann da der Pilot irgendwas machen? Also was weiß ich, weniger Passagiere mitnehmen, damit er dann doch noch zum Stehen kommt? Oder ist das aus Sicht des Piloten tatsächlich ein Reicht-Reicht-Nicht-Entscheidung? Also ich habe noch nicht erlebt, dass ein Pilot sagt, aufgrund der Bremswerte nehme ich jetzt weniger Passagiere mit, sondern es war einfach eine einfache Frage, wie sind die Bremswerte oder haben sie eine Bremsfahrt schon gemacht? Und auf die Antwort gibt es entweder ein Ja oder Nein. Wenn dann der Pilot sagt, bei der Landung zum Beispiel, wir fragen ja regelmäßig dann auch im Winterdienst die Bremswirkungen ab, und der erste Pilot meldet, ja, jetzt wird es langsam Medium und so, dann muss man halt mal auf jeden Fall auf schnellsten Wege mal auf die Bahn fahren und mal Vergleichswerte zu kriegen. Man muss ja nicht unbedingt immer gleich komplett die Bahn sparen, sondern es reicht, wenn man sich in die Anflugreihenfolge einreiht und mal mit dem Skidometer 3 Minuten über die Bahn fährt, um diese Werte zu sehen. Und dann hat man schon eine Tendenz, wenn man dann nach einer Viertelstunde immer noch die gleichen Werte hat, dann kann man das dem Piloten mitteilen. Wenn sich dann innerhalb dieser Viertelstunde das verschlechtert hat, dann muss man halt die Tendenz dem Piloten weitergeben, und dann wird dann Entscheidung getroffen, dass die Bahn dann mal gesperrt wird. Mhm. Man muss halt den Piloten, wenn es geht, frühzeitig mitteilen, damit die die Planung haben, wann sie die Triebwerke anlassen können, wann nehmen sie die Passagiere an Bord. Nicht, dass sie dann, sag ich mal, die Passagiere an Bord nehmen, zum Enteisen fahren und dann sagen, wir machen jetzt die Bahn zu. Okay. Das wäre natürlich ganz, ganz böse, weil dann dauert das vielleicht 25 Minuten. Mhm. Die haben aber nur die Wartezeit von vielleicht 10 Minuten bei starkem Schneefall, und dann haben die enteist für viel Geld vereist, und dann müssen sie wieder enteisen. Ja. Also das ist ja dann der Punkt, wo man halt ein bisschen auch sensibel reagieren muss, und man muss halt dann mit enger Koordination mit der DFS und halt auch mit der Verkehrszentrale schauen, wie viel lassen an, wie viel kommen in der nächsten Viertelstunde, oder ist im Moment eine Lücke, dass man vielleicht verfrüht auf die Bahn geht und räumt, damit man halt nachher, wenn die Rush-Hour kommt, wieder eine saubere Bahn hat. Ja. Das ist halt dann eine Entscheidung, die man vor Ort treffen muss. Mhm. Okay. Über den Winterdienst werden wir später dann auch separat reden übrigens. Wenn jetzt tatsächlich irgend so ein Spezialfall eintritt, also mir fällt ein, vor, weiß ich nicht, waren es inzwischen 10 Jahre, wo die Concorde hier gelandet ist, um nach Sinsheim gekarrt zu werden, oder vor ein paar Wochen, Stichwort Fukushima, war eine 124 da und hat Putzmeister Betonpumpen weggeflogen. Das oder es kommt mal Frau Merkel oder so, das sind ja dann Spezialumstände. Was bedeutet das für Sie? Wie viel Akt ist sowas? Also sag mal so Staatsbesuche oder sag ich mal allgemein Regierungsbesuche wie Wolf oder Merkel und so weiter sind fast schon Standard hier. Das ist also kein großer Aufwand. Okay. Die landen hier, da wird das Abholkommando von der Frau Merkel oder auch von den Staatsgästen einfach nur reingeholt. Die steigen ins Fahrzeug und wird von uns wieder rausgelotst. Also da ist kein großer Aufwand. Okay. Richtig interessant wird es dann, oder richtig viel Aufwand ist dann, wenn es so ein Staatsbesuch ist wie beim Emir von Katar oder ich glaube Kuwait oder ich glaube Katar war es. Da geht es dann schon mit protokollarischen Fragen, mit roter Teppich und so weiter. Wie stelle ich die Maschine ab? Normalerweise kriegt keinen roten Teppich. Nein, also die. Das wird nur für Fluggäste gemacht oder für Staatsgäste gemacht, die in offizieller Hinsicht da sind. Frau Merkel gehört ja zum eigenen Staat, also es wäre immer ein bisschen viel Aufwand, da eigentlich schon einen roten Teppich auszubreiten. Ja, ja. Da wird dann halt auch mit Kommunikation zwischen den verschiedenen Sicherheitskräften, aber auch mit Abfertiger und so, dann ist dann viel Absprache nötig, die nicht allein von uns getroffen werden, sondern da sind noch viele andere beteiligt. Wir sind halt nur derjenige nachher, der vor Ort mit den Leuten auch in Kontakt bleibt, der bei auftretenden Problemen vielleicht mal den ein oder andere Aktion dann startet und einfach nur, wenn es auch sein muss, die Schaulustigen etwas im Zaum hält, also die ein Foto haben wollen, und das ist auch so eine Sache, die hier zwar nicht so oft vorkommt, gerade Staatsbesuche, aber wenn sie vorkommen, doch auch immer für Spannung sorgen. Klar. Und die 124, da habe ich irgendwo gelesen, da war es insofern spannend, weil der Flieger einfach ein bisschen größer ist als die meisten, die hier sonst so rumfahren. Ja gut, die 124 ist ja nicht so ungewöhnlich hier, also ist ja öfters mal da, wenn er werde jetzt nicht jeden Tag so, aber ich jetzt sag mal so, das war insofern spannend, weil es halt eine Hilfeleistung für Fukushima war und das gleich durch die Medien gegangen ist. Das ist sicherlich auch für die dort arbeitenden Leute, sag ich mal, was ganz Genaues gewesen, dass sie mal aktiv an einer Hilfeleistung teilnehmen und nicht nur von A nach B, also Fracht verladen, die nach irgendwo hingeht. Und aber von der Größe her, sage ich mal, ist die Maschine jetzt nicht das Problem, dass wir sie hier nicht abfertigen können. Okay. Also, der Flughafen ist ausgelegt für große Flieger. Das sind jetzt extra große Maschinen, wie auch die 1225, die mal da war. Die war auch schon mal da. Wow, größte Flugzeug. Das sind dann halt dann Sachen, wo man vielleicht mehr absparen muss, die Rollwege einschränken muss. Das sind aber, sage ich mal, Sachen, die relativ schnell passiert sind. Ja. Und es ist ja nur für die Zuschauer, die hier die Maschine nicht einfach sehen, einfach ein großes Erlebnis. Ja. A380 ist ja auch mal Platzrunden geflogen, wenn ich das richtig beobachtet habe, mehr oder weniger. Ja, richtig, Platzrunden nicht. Ein, zwei Mal hat er eine Runde gedreht. Okay. Ansonsten hat er ja nur sich zur Landung angesetzt, hat rumgedreht und ist wieder gestartet. Nicht gelandet? Doch, der ist öfters da gewesen, hat aber nur, sag ich mal, den Crew-Change hier oder den Crew-Wechsel hier unten gemacht und ist dann wieder gestartet. Aber auch das hat ja auch schon für viel Furore gesorgt. Und wobei sich auch nach dem 20. Mal so ein bisschen Routine eingesetzt hat. Was man immer wieder hört als Passagier ist der Begriff Slot, also sprich üblicherweise eine Landeerlaubnis dahingehend, dass man eben nur zu bestimmten Zeitpunkten landen darf, weil der Flughafen halt voll ist, irgendwie sein Limit hat. Zwei Fragen. Erstens, ist der Slot üblicherweise durch die Kapazität des Vorfelds und Gates und so weiter bestimmt oder ist das eine Landebahnkapazität, die da üblicherweise der limitierende Faktor ist? Also ich weiß jetzt nicht, ob Slots von uns oder von einem Flughafenkoordinator in Frankfurt öfters mal ausgegeben worden sind, weil dort das Vorfeld oder so überfüllt wäre. Also wenn wir jetzt wir hatten in der letzten Zeit oder schon viele Jahre keinen Fall mehr, wo das Vorfeld überfüllt war. Okay. Wobei ja Slots viele Ursachen haben können. Das kann ja anfangen vom Abflugflughafen bis zum Ankunftsflughafen, aber auch unterwegs sind viele Sektoren der Flugsicherung, die überlaufen können. Mhm. Das ist also viele Faktoren, die da einwirken. Ja. Ansonsten wäre sicherlich die Limitierung hier am Flughafen, wenn es mal so kommen sollte, eher die Parkposition gegebenenfalls. Also wir haben eine gewisse Anzahl von Parkpositionen, aber wenn die mal überfüllt sind, haben wir noch die Südseite auf dem Frachtding, wo wir dort die Passagiermaschinen abstellen können. Sei es jetzt zum Aussteigen, sei es jetzt nur um zu warten, weil sie am nächsten Flughafen oder weil sie ausgewichen sind, am nächsten Flughafen vielleicht nicht landen konnten und nicht wieder gehen wollen. Und wenn alle Stricke reisen, haben wir noch Rollwege, die wir sparen können, wo wir auch Flugzeuge abstellen können. Wenn die auch voll sind, dann muss man natürlich Maßnahmen ergreifen und dann wird die Flugsicherung sicherlich auch ihre Raten zurücknehmen, dass sie halt die Maschine nicht mehr aufnehmen können und wir würden Notum veröffentlichen, dass halt einfach aufgrund von ausweichendem Verkehr die Parkpositionen, sag ich mal, ausgereizt sind und dass sie, bevor sie hier ausweichen oder hier zur Landung kommen, sie hier anrufen müssen beziehungsweise einen Slot beantragen müssen. Wobei in dem wirklichen Notfall, wenn einem der Sprit ausgeht und er kommt nirgends anders mehr hin, nie ein Problem. Ne? Darf glaube ich, auf keinem Flughafen sein, egal ob er Nachtflugbeschränkungen hat oder so, das Safety First. Und da hatten wir auch öfters mal, dass wir mal einen Flieger haben, der noch an den Flugplatz wollte, nachts, der halt rund um die Uhr geöffnet hatte und dann halt dort aufgrund von Bahnlänge und Bauarbeiten und einem eingesetzten Regen halt hier nach Stuttgart ausweichen musste. Mhm. Und dann hatten wir den halt dann über Nacht hier und dann mussten dann die Passagiere von hier nach, in dem Fall Nürnberg, chauffiert werden. Ja. Das heißt, außer in wirklichen, in Anführungszeichen, Extremsituationen, wo wirklich alles voll steht, müssen sie halt damit klarkommen, wann die Flugzeuge kommen und müssen die dann irgendwo unterbringen. Also die Slots sind letztendlich und die Landezeiten und Flugpläne werden von der Flugsicherung bestimmt und das ist egal, was hier am Boden passiert, solange nicht völlig überfüllt ist. Ja, so wir sagen halt irgendwann mal, jetzt ist der Flughafen Schluss, wir können keine mehr aufnehmen und dann müssen wir halt das Notum rausgeben und die DFS wird dann halt so eine Rate in ihren Rechner eingeben, dass halt die Slots dann verteilt werden. Aber wie gesagt, ist schon nie vorgekommen. Ja. Wir hatten ja diese Ausweichlandung im Windung aus Frankfurt, wo die vielen Jumbos da waren. Auch das war morgens kein Problem. War ein Glücksfall. Wo die ersten draußen waren, kamen die ersten rein. Das ist überhaupt kein Zugang. Es war aufregend, es ist viel Arbeit, die alle reinzukriegen. Und da muss man halt dann relativ schnell darauf reagieren, dass man halt die richtig disponiert. Inwiefern sind Sie hier denn überhaupt vom Wetter abhängig? Winterdienst ist klar, ist was anderes. Aber ich sag mal, 50 Meter Sicht, Nebel, gibt doch bestimmt auch mehr oder weniger Chaos. Also wir sind selber direkt nicht involviert, wir müssen ja nicht fliegen, sondern wir haben und einweisen. Und wir haben mit der Rollführung ja nichts zu tun, das macht die DFS. Aber was unsere Aufgabe wäre, wir kriegen das dann durch die Nachtschicht mit, wenn langsam der Nebel aufzieht. Wir melden dann an die deutsche Flugsicherung die Sicherheitszone von der Bahn frei. die erweiterte, also die K2-3-Linie, die sogenannte PTA, diese Protection Area, mhm. damit wir sicher gehen, dass in diesem Bereich keine Fahrzeuge mehr drin sind, weil wir haben ja nachts auch Arbeiten, mhm. dass wir die dann gegebenenfalls rausscheuchen, so gegen 5.50 Uhr oder 5.30 Uhr, nachdem, wenn der erste Flieger dann kommt. Dann melden wir diese frei und dann können sie diesen K2-3, je nachdem, was wir halt haben, dann Betrieb aufnehmen. Und wir sind halt dann in unserer Aufgabe, es besteht darin, diese sogenannte Protection Area freizumelden. Ja. Dieser weitere Sicherheitsbereich von der Haltelinie, der nochmal um einen gewissen Meteranzahl nach hinten gerückt wird, weiter weg von der Bahn. Ja. Und dann hat sich das eigentlich schon. Wir haben nur noch die Möglichkeit, oder unsere Aufgabe nur noch von der Verkehrszentrale zumindest, wir haben auch unbeleuchtete Rollwege hier. Mhm. Wo dann der Follow-Me wieder in Einsatz kommt, dass er die Flieger bei wirklich schlechten Sicht über diese unbeleuchteten Rollwege auf die beleuchteten Rollwege führt und danach können die wieder alleine rollen. Wir wurden gerade kurz unterbrochen, weil ein Kollege einen Kaffee geholt hat. Den haben wir dann, also wir haben nicht den Kollege rausgeschnitten, sondern die Unterbrechung. Und in dem Zusammenhang haben wir gerade nochmal kurz über das Thema Nachtflugverbot geredet. Das sollten wir vielleicht nochmal kurz richtigstellen. Genau. Weil es nämlich eigentlich kein Verbot gibt. Genau, es gibt kein Nachtflugverbot, es gibt eine Nachtflugbeschränkung. Diese Nachtflugbeschränkung fängt im Grunde für startende Flieger um 23 Uhr an, wo nur noch gewisse Flieger, also Propellermaschinen, also Turboprop-Maschinen fliegen dürfen. GAT-Verkehr darf noch fliegen, aber keine Jet Air, also eine Lufthansa nach Berlin und so, die mit ihren Triebwagen dürfte nur noch dann starten, wenn sie eine Sondergenehmigung, eine Ausnahmegenehmigung zum Nachtstart hätte, die sie über das Regierungspräsidium bzw. über die Luftaufsicht beantragen müsste. Davon ausgenommen von dieser ganzen Beschränkung sind Regierungsflüge, Militärflüge, also sei es jetzt deutsches wie auch Militär von den Amerikanern, die wir ja auch hier haben. Und Propellermaschinen, wie gesagt, die dürfen rund um die Uhr fliegen, starten und landen. Was haben wir denn hier an Militär, wo wir gerade davon reden? Also ich sehe immer wieder Herkules-Dinger da unten rumstehen. Ja, wir haben gemischten Verkehr. Wir haben C-130, die Herkules. Wir haben C-17, die Globemaster. Genau. Zwischendurch mal eine C-5. Wir haben den Verbindungsverkehr nach Heidelberg mit den Helikoptern. Mhm. Und auch so kleine Verbindungsflieger mit der Gulf, aber auch Verbindungsflieger Richtung die Einsatzorte, wo sie haben. Sag ich mal, jetzt keine Kampfflugzeuge, sondern lediglich Transportflieger. Ja. Und haben die hier tatsächlich eine Basis oder ist das mehr oder weniger hier so ein Zwischenstopp auf dem Weg irgendwo hin? Weil so eine richtige Kaserne, Airbase gibt es hier ja glaube ich eigentlich nicht. Ja, wir haben einen kleinen Flugplatz, sag ich mal. Es ist jetzt keine Airbase, wie man es vielleicht von einem Flieger horcht oder den genommen. Sondern wir haben halt eine kleine Transportkomponente, die hier den Verbindungsverkehr aufrechterhält zwischen den Fliegern her, weil wir ja diese in Feigen diese Patch Barracks, wo wir haben, das Hauptquartier haben. Ja. Und die fliegen dann von hier aus logischerweise. Aber so richtig große Flieger haben wir hier nicht stationiert, sondern halt die kleinen Transportflieger. Ja. Und die anderen Flieger kommen hier meistens her, wenn sie zum Fallschirmspringen gehen. Oder jetzt, wo die Libyen-Krise herrschte, war reger Austauschverkehr Richtung Libyen. Weil hier ja auch das Hauptkommando von dem Afrika Command ist. Korrekt, gehört, genau. Ne? Das heißt, der Ober-Libyen-Chef sitzt in Stuttgart. So ungefähr, ja. So mehr oder weniger. Und um das von uns abzuschließen, die Polizei hat hier auch noch eine Halle und ein paar Hubschrauber, ne? Genau, die haben hier ihren Standard, also ihre Basis hier. Die fliegen auch rund um die Uhr. Die setzen ihre Helikopter ein mit Nachtsichtgeräten und so weiter und fliegen ja auch rund um die Uhr, wie gesagt. Gut, okay, wunderbar. So, ich bin mit dem, was ich mir ausgedacht hatte, durch. Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas Wichtiges? Oh, ich glaube nicht. Okay, gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank. Ciao. So, wir sind jetzt hier im Terminal 3 auf der sozusagen Zivilisten-Seite, also außerhalb vom Sicherheitsbereich an einem Check-in-Schalter. Und wir wollen uns jetzt mal den Weg des Gepäcks angucken und nachverfolgen. Und auch dazu haben wir einen Gast, der sich vorstellt. Ich versuche erst gar nicht, Ihren Namen auszusprechen, weil es garantiert schief geht. Deshalb machen Sie das einfach. Ja, mein Name ist Uwe Kastalewitsch. Ich bin Leiter der Förder- und Maschinentechnik hier am Flughafen Stuttgart. Mein Fachgebiet ist eingegliedert in das technische Facility Management. Und wir haben das ganze Spektrum hier abgebildet an Anlagentechnik. Beginnend bei natürlich der Gepäckförder. Technik, die einem sofort einfällt hier am Flughafen. Dann geht es weiter über Personenfördertechnik, sprich Aufzüge und Fahrtreppen, Fahrsteige. Wir haben Fassadenbefahranlagen, wir haben Krananlagen, Hebezeuge aller Art, kraftbetätigte Türen und Tore ist ein sehr großer Part bei uns und so Dinge wie Druckluftanlagen, Beschattungsanlagen und was weiß ich noch, viele, viele andere auch. Okay, und der Weg des Gepäcks, wenn wir jetzt mal nicht aus Sicht des landenden oder umsteigenden Flugzeugs guckt, sondern aus Sicht des Passagiers, der zum Flughafen geht und das Gepäck aufgibt, dann beginnt das Ganze ja hier am Check-in. Ja, ganz genau so ist es. Wir haben also um die 120 Check-in-Schalter hier am Flughafen insgesamt, wobei hier im Terminal 3 40 Stück davon zu sehen sind. Wir haben jeweils drei Bänder, aufgeteilt in ein Waageband, ein Labelband und ein Einschleusband. Der Name sagt im Grunde auch schon die Funktion. Der Passagier gibt das Gepäck aufs Waageband drauf. Damit haben wir die Information, wie viel Kilo denn da jetzt auch ins Flugzeug nachher reinkommen. Es wird weiter transportiert auf das Labelband, sprich dann bekommt das Gepäckstück das Label oder das Tag, wie es auch genannt wird. Aber den Label, den klebt doch schon die Check-in-Dame oder der Check-in-Herr an das Gepäck, oder habe ich was falsch verstanden? Ganz genau, deswegen sind wir ja auch noch im Check-in-Bereich, am Check-in eigentlich. Und wir sehen auch hier die Aufteilung. Das erste Drittel ist im Grunde das Waageband und das zweite Drittel ist das Labelband, wo man also ergonomisch den Koffer neben sich dann stehen hat und das Label bzw. dieses Tag dann eben dran machen kann. Das ist wiederum wichtig für die Fluginformation, damit eben im weiteren Verlauf das Ziel für diesen Koffer mit dabei dran ist, sodass wir zum einen den Barcode lesen können, unten in der Anlage automatisch. Oder zum anderen können wir auch den 3-Letter-Code ablesen. Also wenn dort TXL draufsteht, dann will das Gepäckstück nach Berlin-Tegel. Also das ist auch maschinenlesbar? Der 3-Letter-Code ist nicht maschinenlesbar. Das übernehmen nachher die Lader unten am Sortierring. Und in dem Barcode steht da nur eine eindeutige ID für den Koffer drin und der Rest steckt in der EDV? Oder ist da wirklich das Ziel kodiert, sodass das Ding auch unabhängig vom Backend-System quasi dann geroutet werden kann? Genau, das Ziel ist im Barcode so dementsprechend kodiert, dass es automatisch gelesen werden kann. Wir haben unsere Leseeinrichtungen unten und haben einen Leitrechner in der Anlage, sodass dann über die Lesung, sage ich mal, und die Verarbeitung im Leitrechner das Gepäckstück auch am richtigen Ordner herauskommen kann. Also der Barcode ist nur eine Nummer und der Rest steckt im Leitrechner? Nicht ganz so. Also die Information steckt schon im Barcode mit drin, so wie am Supermarkt an der Kasse die 4,99 Euro für die Marmelade. So haben wir eben hier auch das Flugziel. Wir haben den Passagier dabei und verschiedene andere Informationen. Okay. Und ja, wie gesagt, wir stehen jetzt hier am Check-in, haben die zwei Bänder schon gesehen. Nur zur Information, ihr seht es ja gerade nicht, Hörer, diese beiden Bänder, die wir erwähnt haben, das Wägeband und das Labelband sind, das ist nur so einen Meter lang. Und das ist jetzt nicht eine riesen Geschichte. Und danach kommt es dann auf ein querlaufendes Band, richtig? Noch nicht ganz. Wir haben okay. Dann die dritte Einheit. Das ist das sogenannte Einschleusband. Dort beginnt auch die Automatik. Sprich also, wenn das Gepäckstück dann hier erfasst worden ist und das Label gekriegt hat, dann wird es auf das Einschleusband gebracht und wir haben dahinter dieses querliegende sogenannte Sammelband. Und jetzt kann man nicht einfach ja nur das Gepäckstück da drauf laufen lassen, weil sonst gibt es ja laufend Crash. Das ist also ein Automatismus da dahinter. Wir haben Fenster vergeben auf diesem dahinterliegenden Sammelband und wenn das entsprechende Fenster für den Check-in vorbeiläuft, dann wird automatisiert vom Einschleusband der Koffer auf das Sammelband gegeben. Also das Sammelband hat quasi wie so eine Art Unterteilung in einzelne Slots oder Bereiche pro Check-in-Schalter und immer wenn der dann für den entsprechenden, woher, wie wird das erkannt, also woran erkennt der Check-in-Schalter, dass jetzt gerade sein leerer, hoffentlich leerer Slot vorbeifährt? Das ist ganz einfach. Wir haben am Ende des Einschleusbandes eine Lichtschranke und wenn, wie gesagt, das Gepäck fertig ist zum Abtransport, dann wird es auf dem Einschleusband bis in die Lichtschranke reintransportiert. Dort bleibt es stehen und wenn dann das entsprechende Fenster vorbeikommt auf dem Sammelband, dann wird es automatisiert eingeschleust. Sprich also, es ist Fenster an Fenster an Fenster und für jeden angemeldeten Check-in kommt so ein Fenster vorbei. Und wenn ein Gepäckstück dasteht, bereit ist zum Abtransport, dann fährt es raus. Und woran erkennt, ich meine, das Fenster heißt doch einfach leere Stellen oder sind die irgendwie markiert? Nein, das ist ein leerer Platz, zugeordnet für genau diesen Counter, wenn er angemeldet ist. Das heißt, wenn man quasi einen Counter in Betrieb nimmt, dann ändert sich quasi die Verteilung der Fenster auf dem Sammelband. Ganz richtig. Also jetzt im Augenblick stehen wir hier. Wir haben genau zwei Counter angemeldet. Also sprich, für diese beiden Counter werden die Fenster vergeben. Und dann haben die natürlich auch ein Optimum an Abtransport. Wenn alle 10 in Betrieb sind, dann wird es dementsprechend auf die 10 angemeldeten Counter verteilt. Aber das ist immer noch groß genug von der Kapazität her, dass wir da also ja, locker abtransportieren können. Okay. Ja, und dann, was passiert dann, nachdem es, wohin wird es abtransportiert? Geht wahrscheinlich irgendwo nach unten, denke ich mal. Ja, wir sehen ja hier jetzt diese Betriebsabschlüsse noch. Die Hörer können es leider nicht sehen. Aber das ist für uns jetzt wichtig, am Ende dieses Check-ins muss ein Abschluss da sein, damit einfach nicht jeder x-beliebig irgendwas auf die Bänder aufgeben kann. Und deswegen wird dann der Abschluss aufgemacht, wenn der Counter angemeldet ist. Und wenn das Gepäckstück hinten auf dem Sammelband verschwindet, dann geht es runter auf eine Zwischenebene. Also wir sind hier auf der Check-in-Ebene, auf der Ebene 3 im Terminal. Und die Zwischenebene wird bei uns 2,5 benannt. Und dort findet im Grunde die ganze Sortierung statt. Dazu müssen wir aber dann hinter die Kulissen gehen, müssen erst einmal durch die Personenkontrolle gehen. Und dort im gesicherten Bereich können wir uns dann die Dinge nochmal anschauen. Gut, das machen wir jetzt. Als wir hier gerade zur Personenkontrolle gelaufen sind, sind wir am Sperrgepäck. Wie nennt man das? Aufgebeschalter, genau, vorbeigekommen. Da können wir eigentlich gerade kurz drüber reden, wie mit Sperrgepäck umgegangen wird. Ja, also Sperrgepäck ist alles das Gepäck, was jetzt nicht in den normalen Abmessungen zu finden ist. Also wir reden dann zum Beispiel von Kinderwägen, wir reden von Surfbrettern oder Ski, Fahrräder, was auch immer. Das läuft also so ab, dass man ganz normal am Check-in-Counter eincheckt und bekommt dann die Information, hier dieses Gepäck abzugeben. Und wir haben hier ein größeres Band, damit eben auch die größeren Teile überhaupt erst draufgepackt werden können. Und es wird eben dann ganz normal auch hier angenommen und geht dann direkt nach der Annahme rein in ein Röntgenkontrollgerät, um eben sicher zu gehen, dass dort keine Sprengstoffe oder sonstige gefährliche Dinge mit drin versteckt sind. Nach dem Röntgengerät, wenn alles in Ordnung ist, dann kommt es in einen Sperrgepäckaufzug und wird dann direkt runtergebracht auf die Ebene 2. Und von dort aus geht es zum entsprechenden Fahrzeug, also wird eben auf den Wagen gelegt, damit man es eben rausbringen kann zum Flugzeug. Das heißt, das Sperrgepäck trifft die normalen Koffer wieder auf dem Anhängerle, das zum Flugzeug fährt? Oder gibt es einen eigenen Anhänger oder? Das kann sein, dass es auf dem gleichen Anhänger mit raustransportiert wird. Das ist jetzt wieder natürlich abhängig von der Größe oder auch von der Anzahl, wie auch immer. Wenn jetzt da jetzt eine ganze Anzahl Fahrräder kommt von irgendeinem Club, der jetzt trainieren geht nach Mallorca, dann wird es wahrscheinlich einen eigenen Wagen kriegen. Und im Unterschied dazu gehen eben die regulären Koffer über die Sortieranlage, die wir uns jetzt angucken. Korrekt, so machen wir das. So, jetzt sind wir hier in der Gepäcksortier- oder Gepäckförder- und Sortieranlage. Ja, wir sagen Gepäckförderanlage, in diesem Fall Terminal 3. Wir sind auf der Zwischenebene und genau an dem Punkt, wo wir oben vom Sammelband runterkommen, hinter den Check-ins fahren wir dann also durch eine Wand, durch eine Brandwand durch. Die ist gleichzeitig auch unsere sogenannte Luft-Land-Grenze. Deswegen sind wir jetzt auch erstmal kontrolliert worden, bevor wir auf die Seite gekommen sind. Das Gepäck kommt also alles runter auf diese Ebene 2,5 und wird hier jetzt sortiert. Was wir hier hören, das sind so Geräusche, die die Gurtförderbänder machen. Beziehungsweise haben wir auch einen zentral umlaufenden Kippschalensorter mit lauter Holzschalen. Da kommen wir nachher an anderer Stelle nochmal drauf. Aber hier sind wir jetzt an der Stelle, wo wir reinkommen in die Sortieranlage und haben dann erstmal ein Röntgengerät der Kontrollstufe 1. Und damit ist mal zu 100% gewährleistet, dass jedes Gepäckstück auch röntgentechnisch untersucht wird. Okay, also das hätte ich jetzt gefragt, wenn Sie es nicht gesagt hätten. Das war mir nämlich nicht klar, ob wirklich jedes Gepäckstück durchleuchtet wird. Doch, doch, eindeutig zu 100%. Deswegen heißt auch die 100%ige mehrstufige Reisegepäckkontrollanlage. 100% MRKA. Ich wollte gerade sagen, gibt es bestimmt eine Abkürzung dafür. Klar, wir sind ja in Deutschland. Eben. Okay, das heißt, das Gepäck kommt hier runter, wird durchleuchtet und das ist ein ganz normales Röntgengerät, wie man das auch beim Arzt kennen würde, halt größer und vielleicht mehr Leistung. Im Grunde ja, es steckt eben die Fördertechnik noch mit dabei drin, sodass man also jedes Gepäckstück durchlaufen lassen kann und während es eben durchläuft in der normalen Fördergeschwindigkeit, wird es eben auf das Röntgenspektrum untersucht und je nachdem, ob das Röntgenspektrum jetzt einem der hinterlegten Spektren für Sprengstoff entspricht, dann wird natürlich gemeldet, es ist nicht in Ordnung. Das wird aussortiert und wenn es in Ordnung ist, dann kann es auch direkt schon zur Zielsortierung weitergehen. Das heißt, im Gegensatz zur Handgepäckkontrolle wird das Gepäckstück oder wird das Röntgenbild nicht von einem Mensch primär angeguckt, sondern eben algorithmisch untersucht und nur wenn es verdächtig ist, geht es raus zum Mensch. Ganz richtig. Also in der Regel sagt eben dieses Kontrollgerät, ich habe einen Vergleich mit einem Sprengstoff entdeckt. Das Gepäckstück kann gefährlich sein. Aber dazu muss man wissen, dass diese Röntgengeräte der Stufe 1 nicht so genau untersuchen. Es wird dann automatisch in die nächste Stufe, wo es ein kleines bisschen detaillierter untersucht wird, weitergeleitet. Die sehen wir hier auf der anderen Seite direkt nebenan. Aber um hier hinzukommen, müssen wir erst einmal über einen sogenannten Indukt, also eine Einschleusung, auf den Kippschalensorter kommen. Und in diesem Fall, wo es als verdächtig deklariert worden war, kommen wir hier auf eine dieser gelben Linien rein in die Stufe 2. Die sind auch nicht so schnell. Und damit wird es langsamer durch das Gerät durchtransportiert und wir haben eine feinere Auflösung bei der Röntgenkontrolle. Also nochmal zum Zusammenfassen, nachdem wir hier durch die primäre Röntgengeräte durch sind, wird das Ding auf eine freie Schale des umlaufenden Kippschalensorters gelegt. Genau. Und das Ding ist dann anhand von seinem eindeutigen Barcode quasi identifiziert als kann Richtung Flieger gehen oder muss nochmal durch die sekundäre Röntgenkontrolle. Also zum Barcode kommen wir nachher noch, das sehen wir noch, wir hören dann die Barcode-Laser. Für die Röntgenkontrolle ist der Barcode überhaupt gar nicht wichtig. Wir haben dort eine virtuelle ID vergeben, bevor es ins erste Gerät reinkommt. Und mit der virtuellen ID läuft das Gepäckstück erstmal weiter und kann auch im Grunde bis zum Ende so durchlaufen, wenn wir den Barcode nicht hätten, was schon auch mal vorkommt, wenn man dann mal manuell sortieren muss. Aber was ich sagen wollte damit ist, die Koffer, die noch in die sekundäre Röntgenkontrolle gehen, landen erstmal auf dem gleichen Kippschalensorter wie alle anderen auch, nur dass der es eben in die sekundäre Kontrolle abkippt. Ganz richtig. Okay, ja. Und ein Kippschalensorter, wir haben das im Zusammenhang mit der Episode bei UPS übrigens auch schon, also ich habe es gesehen, ihr habt es gehört, ist im Prinzip ein Förderband, was in diesem Fall hier im Kreis rumfährt. Also genau genommen ist es mehr oder weniger so eine Fußballstadionform, also mit zwei, egal. Und da sind einzelne Plätze drauf, wo dann die Koffer drauf liegen und die können eben abgekippt werden, sodass man das Ding dann in die entsprechenden weiterführenden Bänder oder Geräte abladen kann. Ganz genau so ist es. So, jetzt stehen wir hier an einem Band, welches aus dem Röntgengerät rauskommt und den Koffer auf den Umlaufsortierer einfädelt, richtig? Ja, es ist richtig. Wir stehen direkt an einem sogenannten Indukt. Also wir schleusen hier an der Stelle dynamisch auf den Kippschalensorter ein. Dynamisch deswegen, weil der Indukt aus mehreren Teilbändern besteht und das Gepäckstück soll auf jeden Fall sicher mittig auf einer Holzschale des Sorters landen. Deswegen können dann die einzelnen Bänder vom Indukt nochmal beschleunigen, also Gas geben oder eben richtig abbremsen. Aber Ziel muss sein, das Gepäckstück muss genau auf der Mitte des Sorters auf der Mitte der Schale liegen, damit eben dann im weiteren Verlauf nichts runterfällt oder keine Schlaufen oder was weiß ich, irgendwelche sonstige Dinge sich irgendwo verhaken. Ja, und insbesondere mittig in Längsrichtung ist halt wichtig, dass wenn der eine abkippt, nicht auszusehen, der Koffer nebendran auch mit runterfällt. Und das ist mit dazu noch auch noch wichtig, ganz genau, es darf kein Gepäckstück über zwei Schalen gehen. Es muss definiert auf einer Schale liegen. Und deswegen haben wir ja auch vorher die Sache mit dem Sperrgepäck nochmal gehabt. Es kann also nicht sein, dass wir über bestimmte Abmessungen drüber rausgehen, weil sonst funktioniert hier die Anlage gar nicht mehr. Ja, okay. Wie schnell ist denn das Band, was da umläuft, ungefähr? Ja, nicht nur ungefähr, sondern ziemlich genau 1,7 Meter pro Sekunde. Okay, und was zu was für einer, weiß ich, wie man das misst, was für ein Gepäckdurchsatz gibt es dann? Oder wie misst man das? Oder was kann man da sagen? Ja gut, es ist jetzt wieder abhängig von der gesamten, vom gesamten Anlagenlayout. Wir rechnen hier im Terminal 3 insgesamt mit unseren 40 Check-ins mit einer Sortierkapazität von 3600 Gepäckstücken pro Stunde. Da muss man aber dann wirklich alle 40 Schalter besetzt haben und alles gerade so eins nach dem anderen direkt eingeben, einschleusen. Im Normalfall ist der Mensch gar nicht so schnell, dass er die Kapazität der Anlage überhaupt ausnutzen kann. Und bis zum Zeitpunkt hier kam der Barcode eigentlich noch nicht zum Einsatz, weil das, was bisher passiert ist, mit allen Gepäckstücken gleich passiert. Ganz richtig. Also bisher war interessant, das Gepäck eben hierher zu bringen, der Transport und eben diese Stufe 1 Kontrolle. Soweit sind wir jetzt schon. Zwischenzeitlich hätte auch passieren können, dass das Stufe 1 Gerät sagt, also ich kann da jetzt mit dem Röntgenspektrum gar nichts anfangen. Ich muss dieses Bild mal hochschalten auf einen Monitor. Da muss mal ein Mensch sich das angucken. Bis hierher haben wir die Entscheidungsstrecke genau für den Vorgang. Es ist die sogenannte Kontrollstufe 2b. Das heißt also, das Röntgengerät Stufe 1 erzeugt ein Bild, schickt das hoch an einen Monitor und der Mitarbeiter oben entscheidet, gut oder böse. Macht der aber der hat ja hier dann nur 10 Sekunden Zeit, oder? Ziemlich genau ist das die Zeit, die der Mitarbeiter Zeit hat. Wir selber sind bis hierher bei ziemlich genau 22 Sekunden. Aber das sind natürlich Abhängigkeiten, weil das Aufschalten und das Entscheiden und das Weiterleiten und so weiter, das braucht auch dementsprechend Zeit. Das heißt also, wir haben per Wegeverfolgung das Gepäckstück hier bis zu 22 Sekunden und oben am Monitor bleiben 10 Sekunden Zeit für die Entscheidung übrig. Reicht aber locker aus. Und ich meine, wenn er sich unsicher ist, kann er es immer noch in Stufe, weiß ich nicht, 2C oder 3, wo man es dann tatsächlich anguckt, verschieben. Ganz genau, das ist dann die sogenannte Stufe 3B. Wir kommen deswegen auf 3, weil wir haben auch eine automatische Kontrollstufe 3. Da kommen wir nachher nochmal im Förderverlauf drauf, automatisch. 3B heißt aber dann die manuelle Nachkontrolle. Das heißt also, wenn die automatisierten Geräte überhaupt nichts erkennen können oder eben sich da irgendwo unsicher sind von ihren Algorithmen her, dann muss es auf jeden Fall in die manuelle Nachkontrolle gehen und das kann hier auch schon passieren, wenn eben der Mitarbeiter am Monitor sagt, schickt es mal zur Nachkontrolle und dementsprechend geht es dann weiter. Aber eine Warteschleife gibt es ja nicht. Ich weiß, dass bei der Post, bei der Schrifterkennung auf Briefen, wenn da die automatische Erkennung nicht funktioniert, fährt der Brief so im Kreis rum, während dann quasi irgendjemand zu Hause am Heimarbeitsplatz von Hand die Adresse liest und eingibt. Sowas gibt es hier bei uns nicht, aber wir haben natürlich auch vorgesorgt. Jetzt geht es ja zum einen bei der Sache erstmal um das Lesen des Barcodes. Das heißt, wir haben hier an jedem unserer vier Indacts, also die Einschleusung auf den Kippschalensorder, ein Lesesystem, das den Bereich 90 Grad unter den Bändern übernimmt. Also sprich, man muss sich das vorstellen, ich bin am Supermarkt an der Kasse und fahre dort mit meinem Barcode drüber von meinem Marmeladeglas und wenn das dann schon erkannt wird, dann habe ich schon die Information für dieses Gepäckstück im Leitrechner drin. Jetzt kann es aber sein, das Gepäckstück ist ein kleiner Rucksack mit Schlaufen dran und der wurde oben in einer Wanne aufgegeben. Also kann dieses Label gar nicht von unten gelesen werden. Deswegen fahren wir ganz ruhig normal weiter auf den Kippschalensorter drauf, fahren um die erste Kurve und was man dann dort sehen kann, das sind zwei sogenannte Scanner-Duschen. Wir haben die redundant hintereinander aufgebaut, um die jeweils fehlenden 270 Grad auffangen zu können. Und damit haben wir nachher ziemlich sicher auch das Leseergebnis in der Anlage drin. ziemlich sicher heißt, wir fahren in Stuttgart eine Leserate von 99,2%. Und jetzt zu Ihrer Frage direkt nochmal die Antwort drauf. Dort gibt es also jetzt keinen Heimarbeitsplatz, sondern wenn es jetzt tatsächlich nicht gelesen werden kann vom Ziel, dann haben wir einen sogenannten No-Read-Abwurf und dort kommt das Gepäckstück an und wird dann manuell aus der Anlage ausgebucht und auf den richtigen Wagen draufgelegt, dass es auch zum richtigen Flugzeug zur richtigen Zeit kommt. Und wenn das mit der richtigen Zeit nicht mehr passt, dann ist das eine der Fälle, wo vermisste Gepäckstücke entstehen könnten. Das ist einer der seltenen Fälle hier in Stuttgart. Wir haben auch einen sogenannten LMC-Abwurf. Da steckt nichts anderes dahinter als Last-Minute-Check-In. Wenn also wirklich ein Gepäckstück auf den letzten Drücker aus der Anlage rauskommt, dann bringen wir das schon gar nicht zum normalen Sortieren, sondern schon direkt auf den LMC-Abwurf. Und dann wird es bevorzugt behandelt und wenn wir Glück haben, landet es tatsächlich auch gleich noch im Flieger. Aber da gibt es ein paar Abhängigkeiten, die kann man einfach von vornherein nicht sagen, aber wir haben die Möglichkeit, LMC bevorzugt zu behandeln. Jetzt ist die Anlage gerade angehalten. Warum? Da gibt es jetzt irgendwo einen Fehler. Wahrscheinlich ist jetzt irgendwo eine Schlaufe, die sich verhakt hat. Da sind jetzt sofort die Jungs unterwegs und gucken gleich danach. Okay. Das ist einer der leider doch vorkommenden seltenen Fälle. Sollen wir kurz einen Blick auf die Scanner duschen? Ja? Ah ja. Wir sehen gerade hier, der Kollege hat die gelbe Tasche dort entdeckt. Die ging jetzt also dort an den Seitenrand und hat dafür gesorgt, dass der Kippschalensorter zum Abschalten kommt. Woran hat der Kippschalensorter das erkannt? In dem Fall durch eine Lichtschranke, weil das Gepäckstück zu weit nach außen gekommen ist und deswegen gleich gesagt hat, okay, hier darfst du nicht sein, du musst sofort stehen. Okay. Sollen wir einen Blick auf die Scannerduschen werfen? Können wir tun. Das heißt, hier wird jetzt quasi mehr oder weniger rundum versucht, der Barcode zu lesen, sodass dann bekannt ist, auf welcher Kippschale welches Gepäckstück zum Liegen kommt. Das Gepäckstück ist im Leitrechner bekannt und jetzt wissen wir, auf welcher Gepäcksorter, Platte, Schale das liegt, sodass wir wissen, welche Schale dann abgekippt werden muss, wenn dieses Gepäckstück irgendwo hin soll. So ist richtig. Also wir haben jetzt, wie gesagt, die restlichen 270 Grad mit verschiedenen Leseeinheiten hier abgedeckt. Zweimal direkt hintereinander. Das hat an sich den Ursprung, dass wir aus Redundanzgründen zwei Anlagenteile hintereinander schalten wollten, abwechselnd betreiben wollten. Aber es hat sich herausgestellt, dass es eben besser ist, wenn sie durchlaufen. Da haben die einen geringeren Verschleiß. Insofern lassen wir sie beide miteinander laufen. Ist auch natürlich mit ein Grund für unser sehr gutes Leseergebnis. Das heißt also, spätestens zu diesem Zeitpunkt, nachdem die Scannerduschen verlassen sind, haben wir die Information, wo muss dieses Gepäckstück hin. Und dann kann es schon gleich ein paar Meter nach den Scannerduschen zum ersten Abwurf kommen. Das heißt also, wenn das Ziel sein soll, dann kippt die entsprechende Schale ab, weil durch den Leitrechner ja bekannt ist, wo das Gepäckstück hin muss. Und dann geht es wieder über normale Gurtfördertechnik weiter zu einem unserer vier Sortierrundläufe, die wir auf der Ebene 2 unten stehen haben. Da müssen wir dann gleich noch mal kurz drüber reden. Wenn hier nicht gelesen werden kann, dann haben wir genau den Fall, dass wir wissen, dass auf einer Position auf dem Rundförderer was liegt, aber wir wissen nicht, was es ist. Und dann muss es quasi von Hand identifiziert werden. Also wenn wir hier nicht lesen können, also wenn wir kein Leseergebnis haben, und aber der Röntgenstatus clean, sauber ist, dann gehen wir zum sogenannten No-Read-Abwurf, den wir vorher schon mal kurz angesprochen hatten. Und dort an der Stelle wird es dann manuell weiter bearbeitet. Und manuell heißt dann, es kommt dann wieder auf den Rundförderer, aber hat irgendwie die Information manuell eingegeben, wo es hin soll, oder wird es dann von Hand weitergetragen? So ist es nicht ganz. Wir fahren also, wie gesagt, runter auf den No-Read-Abwurf und der Mitarbeiter hat dort einen Handscanner zur Verfügung und kann damit den Barcode abscannen vom Gepäck, damit in der Anlage klar ist, aha, dieses Gepäckstück hat um die und die Uhrzeit die Anlage verlassen. Geht zur Zielsortierung, aber über No-Read. Und jetzt ist der Mitarbeiter verantwortlich, dass er dieses Gepäck zum richtigen Wagen bringt. Okay. Es kann sein, er legt es jetzt, wenn das zeitunkritisch ist, erst einmal auf einen Sortierrundlauf auf für dieses entsprechende Ziel, sodass dann der Kollege eben das dann auf den Wagen nachher drauf bringt oder er bringt es auch gleich direkt auf den Wagen, je nachdem wie jetzt eben die räumlichen Verhältnisse gerade sind für den Fall. Und wenn sich zwischenzeitlich eben herausstellt, dass es auch sehr zeitkritisch ist, dann geht es auf dem gleichen Weg eben wie beim Last-Minute-Check-In auch sehr schnell, eventuell sogar mit einem extra Fahrzeug, auch gleich direkt raus zum Flugzeug. Okay, also im Idealfall wissen wir jetzt, also im Normalfall sollte man sagen, auf welcher Stelle auf dem Rundförderer welcher Koffer liegt, wo der hin will. Und jetzt wird er, Sie haben gerade gesagt, über weitere Förderbänder, also abgekippt auf ein weiteres Förderband. Und was passiert dann? Wo kommt es dann raus? Dann bringen wir es, wie gesagt, runter auf die, also von der Zwischenebene, die wir ja vorher als Ebene 2,5 bezeichnet hatten, bringen wir es dann runter auf die sogenannte Sortierebene, auf die Ebene 2. Das ist im Grunde auch schon die Ebene, wo die Flugzeuge draußen auf dem Rollfeld stehen, damit wir hier auch nicht nochmal zusätzlich Höhen überwinden müssen. Und auf dieser Ebene 2 stehen hier im Terminal 3 4 Sortierrundläufe. Das sind schräge Rundläufe, wo eben das Gepäck von oben drauf transportiert wird. Und dort haben wir schon ja, die Vorsortierung für das eigentliche Ziel. Ganz kurz, hat da jeder Flug, also jedes Ziel, einen eigenen Rundlauf oder... Genau, deswegen habe ich gerade so ausgeholt. Okay, sorry. Es kann also, deswegen sagen wir auch Sortierrundlauf dazu. Es ist also nicht nur ein Ziel für nur einen einzigen Flug, sondern der hat von seiner Kapazität her eben die Möglichkeit, dass wir mehrere Flüge drauf disponieren können. Das ist natürlich wieder abhängig von der Anzahl der Gepäckstücke pro Flug. Ob das jetzt ein Geschäftsflug ist, wo dann überwiegend nur Handgepäck dabei ist, das hier auf der Anlage gerade großartig auftaucht. Oder ob das jetzt eben ein Charterflug ist, der sehr, sehr viel Urlaubsgepäck mit sich bringt. Und dementsprechend wissen das aber schon die Kollegen in der Einsatzzentrale, wie sie die Flüge entsprechend disponieren müssen. Und somit sind in der Regel mehrere Flüge auf einem Sortierrundlauf. Und ich meine, das Ding sieht ja im Prinzip aus wie so ein ganz normaler, mehr oder weniger Gepäckausgabe-Förderband, das wir alle kennen. Das haben Sie sehr gut beobachtet. Das ist im Grunde haargenau die gleiche Technik, nur eben nicht so schön wie draußen im öffentlichen Bereich. Draußen haben wir in der Regel Edelstahl verbaut, ja, damit es eben zum einen von der Optik her was ausmacht und zum anderen eben auch, was uns sehr, sehr wichtig ist, das ist der Verschleiß. Hier drin müssen wir nicht so drauf achten von der Optik her. Da dürfen wir ruhig auch mal blanke Stellen haben, abgeschliffene Stellen haben. Aber wenn das im öffentlichen Bereich ist, dann sieht es einfach nicht so schön aus. Und deswegen haben wir dort einen Unterschied. Aber die Technik ist exakt die gleiche, die dahinter steckt. Um bei der Analogie zu bleiben, heißt es dann auch, dass dann da jeder Flug quasi mit einem Mitarbeiter am Band steht und guckt, ob ein Koffer für ihn kommt und er schmeißt dann auf sein Wägelchen? Ja, es ist so, dass verschiedene Mitarbeiter für verschiedene Flüge eben zugeteilt sind. Die stehen dann an diesem Sortierrundlauf, gucken sich das Label an und wenn sie jetzt dieses TXL für Tegel dort finden und sie fertigen den Flug für Tegel ab, dann nimmt er sich den Koffer und legt den eben auf den Wagen, den er bereits bereitgestellt gekriegt hat, direkt neben sich. Und damit wissen wir, okay, dieses Gepäckstück, das muss nach Tegel. Und damit haben wir schon mal sehr zielsicher das am richtigen Platz. Das ist schon eigentlich Handarbeit. Das heißt, die automatische Sortierung macht nur die Vorsortierung auf das betreffende Sortierrundlauf, was wir gerade besprechen. Das ist richtig und die Handarbeit ist nicht gerade wenig. Also da ist schon der ganze Mann gefragt in dem Fall und der hat auch einiges nachher zu lupfen am Tag. Und wäre das weiter automatisierbar? Also man könnte sich ja vorstellen, dass für jeden Flug sozusagen ein Endpunkt definiert ist und ein Förderband es direkt auf das Wägelchen schmeißt, bildlich gesprochen. Ist das ein Kompromiss hier in Stuttgart, weil es doch ein relativ kleiner Flughafen ist? Ist es in Frankfurt anders oder ist es immer so? Also das ist genau der Faktor, von dem es eben abhängt. Je nachdem, wie ich meine Layouts habe von den Gepäcksortieranlagen und auch wie ich den Platz zur Verfügung habe. Also wir haben hier einfach nicht die Möglichkeit, so viele, wir sprechen von Schuten, so viele Gepäckrutschen eben dann nebeneinander anzuordnen, dass wir eben das logistisch hier abdecken können. Weil, wenn ich so ein Gebäude baue, dann kostet es ja auch dementsprechend Geld. Und wenn ich das so groß machen möchte, dass ich dann sowas mache, dann muss ich im Vorfeld auch schon so viel investieren. Und wir hatten uns da im Vorfeld natürlich entsprechende Gedanken gemacht, haben auch räumliche Begrenzungen gehabt und haben dann als Optimum für Stuttgart genau dieses System gewählt. Also mit anderen Worten, auf anderen Flughäfen läuft das möglicherweise anders? Ja, es gibt dort alle Variationen. Also es gibt viele Flughäfen, die machen das genauso wie wir. Es gibt natürlich auch andere Flughäfen, wo Einzelschuten dann sind und eben dementsprechend auch die Ziele genau gleich sind, also pro Flug dann eine Schute. Es gibt aber auch die Kombinationen. In München zum Beispiel, da weiß ich, haben die auch nochmal so ein Sortiering irgendwann nachgerüstet, weil es eben für bestimmte Dinge sinnvoll war, das über so ein Sortiering eben abzuwickeln. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo im Idealfall oder im Normalfall der Koffer auf dem Anhängerwägelchen angekommen ist, das dann zum Flieger geht. Richtig, so wäre das, wenn es also keine Komplikationen im Bereich der Röntgenuntersuchung gegeben hat. Wenn es jetzt also mal gedanklich zurück zur Kontrollstufe 2, die wir vorher hatten, wenn es also dort nochmal Probleme gegeben hat und sich das Röntgengerät immer noch nicht ganz sicher ist, dann kann es auch als Ziel kriegen, geh mal in die Stufe 3a. Also das ist dann auch wieder eine automatisierte Röntgenkontrollstufe, die aber schon im Minutenbereich das Gepäckstück untersuchen muss. Also das ist eine sehr, sehr hohe Auflösung. Da werden dann auch Spuren von Munition zum Beispiel noch erkannt. Und eine Schnüffelanlage da oder auch röntgenmäßig? Das ist schon röntgenmäßig, also alles in der Richtung. Aber das Gerät ist eben in der Lage, auch das Gepäckstück nochmal seitlich zu bewegen oder dort noch irgendwie was von der Geometrie her nochmal zu verändern. Insofern kann das schon mal ein paar Minuten dauern, bis es dann dort rauskommt. Und wenn es dann das Ergebnis sauber hat, dann geht es natürlich wieder zum Ziel. Da kommt es wieder über den Indukt rein auf den Kippschalensorter und dann zum entsprechenden Abwurf. Oder wenn das Gerät sagt, nee, hier haben wir also einen Sprengstoffverdacht, der ist wirklich begründet, dann geht es zur sogenannten PTM, die polizeitaktische Maßnahme. Und es ist nichts anderes, als dass bei uns das Gepäck dann in einen Gepäckheber gefördert wird, nach unten gebracht wird auf die Ebene 2 und von dort ab übernimmt dann die Entschärfertruppe von der Bundespolizei alles Weitere. In dem Fall kann man auch nicht davon ausgehen, dass das Gepäck pünktlich oder überhaupt auf den Flieger ankommt, oder? Das kann man jetzt so nicht sagen. Es kommt jetzt wieder auf die Faktoren drauf an, wie viel vorher war das Gepäckstück schon da. Ist es von Haus aus eher schon kritisch von der Zeit her oder haben wir da genügend Zeit? Und je nach den Aufgaben der Leute von der Bundespolizei, ist eben dort nochmal ein Zeitfaktor mit dabei drin. Und dementsprechend, was die dann auch erkennen können, wie schnell das dann eben abgehandelt werden kann, geht es halt schneller oder auch langsamer. Wir haben in Stuttgart, das muss ich gleich wieder zusagen, bis jetzt, toi toi toi, die Anlage ist seit 2004 in Betrieb, noch keinen echten begründeten Verdacht gehabt. Okay, also spätestens bei der PTM hat sich das dann alles als kein Problem ergeben? Bisher, Gott sei Dank, ja. Wir haben bis jetzt immer von Gepäck geredet, das hier quasi frisch aufgegeben wird und dann in einem Flieger landet. Ein guter Teil des Gepäcks kann ich mir vorstellen, ist in Stuttgart vielleicht nicht so, aber es ist eine Umsteigeverbindung. Das heißt, es kommt per Flieger rein und geht wieder per Flieger raus. Wie unterscheidet sich der Prozess in dem Fall? Ja, das ist so, dass also der Anteil tatsächlich in Stuttgart nicht so riesig ist. Deswegen haben wir auch nur ein einziges Transferaufgabeband. Das heißt also, Gepäck, das von einem Flugzeug hier ankommt, das aber weiter muss, kommt rein, auch wieder in die gleiche Gepäcksortierhalle, bleibt unten auf der Ebene 2 zunächst. Man fährt mit dem Wagen neben das sogenannte Transfergepäck-Aufgabeband und gibt dann alles Gepäck vom Wagen auf dieses Band drauf. Was dann passiert, ist auch wieder über Gurtfördertechnik und über den Kippschalensorter der Weg bis zu einer Ausschleusung, die wir für den Transfer vorgesehen haben. Also wir haben zwei Stück davon. Und wenn es dort ausgeschleust wird, geht es durch ein Röntgengerät der Kontrollstufe 1, wie wenn es vom Check-in oben her kommen würde. Und durchläuft eben dann die ganzen Prozesse dementsprechend, wie wir sie gerade eben auch schon miteinander besprochen haben. Und Gepäck, das einfach nur ankommt, also das vom Flieger kommt, das muss ja nicht mehr sortiert werden. Das heißt, es landet einfach direkt auf einem Förderband, das direkt zu der Gepäckausgabe Rundlauf transportiert wird. Ganz richtig. Also da haben wir im Terminal 3 hier drei Stück davon. Das sind dann die drei Aufgabebänder für die dementsprechenden zugeordneten Ausgaberundläufen, die Sie vorher schon angesprochen hatten, die draußen in der Gepäckhalle sind, wo die Passagiere dann darauf warten können. Das heißt also, das Gepäck eines Fluges wird an eines dieser Aufgabebänder gebracht, dort entladen und dann geht es durch einen kleinen Tunnel durch und kommt drüben auf der anderen Seite unserer Luftlandgrenze dann raus, wo der Passagier das abnehmen kann. Aber das heißt, wenn in einem Flieger sowohl Umsteigegepäck als auch, ich nenne es jetzt mal Ankunftsgepäck, ankommt, dann muss das vorher unterschieden werden. Das macht dann der entsprechende Lader, der das dann auf dem Wagen so sieht. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das draußen am Flugzeug schon unterschieden wird, dass eben auf einen Wagen nur das Transfergepäck kommt und auf den anderen nur das Ankommende. Kann aber durchaus schon so sein, dass man das draußen vorsortiert. Und auf jeden Fall ist es hier so, in der Gepäckhalle kommt das Ankommende auf das Aufgabeband für den entsprechenden Ausgaberundlauf und das Transfergepäck, das kommt auf jeden Fall dann auf die Transferaufgabe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier irgendwie so eine End-to-End-Kontrolle macht. Also sprich, ich weiß, wie viel Gepäck aufgegeben ist am Check-in-Schalter und ich weiß an irgendeiner Stelle, ob es in Anführungszeichen angekommen ist. Angekommen heißt wahrscheinlich, also im Idealfall im Flieger, oder vielleicht auch nur auf dem Wägelchen oder vielleicht nur auf dem Sorter. Also wo wird dieser Konsistenzcheck dann gemacht? Bis wohin ist es quasi ein sich selbst überprüfendes System? Also das ist jetzt nicht Bestandteil unserer Anlage. Dort gibt es auch solche Quasi-Automatismen, die man als Baggage Reconciliation auf Neudeutsch bezeichnet. Wir haben das hier in Stuttgart nicht automatisiert eingeführt. Das sind organisatorische Dinge, die hier dann ablaufen. Also sprich, es wird manuell kontrolliert oder woher weiß der, also ganz konkret, woher weiß der Mensch, der zum Flieger rausfährt und die Koffer einlädt, wann er losfahren kann? Auch hier müssen wir jetzt wieder ein bisschen unterscheiden. Wir haben entsprechende Zeitfenster für so einen Flug und an die müssen sich dann die Airlines halten, oben beim Check-in. Und in der Regel findet dann auch Kommunikation statt zwischen Check-in und Gepäckeinsatzzentrale. Und wenn es dann heißt, okay, der Flug ist zu, dann kommt noch das Restgepäckstück, das in der Anlage eben ist, von uns runter und wird dann noch verladen. Was dann später kommt, das kann dann in dem Fall schon nicht mehr dabei sein. Das kann aber noch Last-Minute-Check-In sein, unter Umständen. Okay. Also was die Hörer sicherlich interessiert ist, was sind denn nur die Ursachen dafür, dass Gepäck nicht ankommt oder falsch ankommt? Was sind da typische Fälle? Also in Stuttgart gibt es nicht wirklich den typischen Fall. Also wie gesagt, unsere Rate der sogenannten Mishandled Bags, die ist tatsächlich im Promille-Bereich, Gott sei Dank ist das so. Es kann aber durchaus schon mal sein, dass ein Koffer nicht richtig verschlossen war. Der geht dann mal auf in der Anlage. Oder wie wir es jetzt gerade eben gesehen hatten bei dem kleinen Störfall, dass eben irgendwo in der Sortierung mal was nicht ganz gerade läuft. Jetzt in dem Fall bin ich mir sicher, der Koffer, der ging garantiert auch noch mit. Aber es kann auch mal ein Fall sein, wo man zum Beispiel hier eine gecrashte Schale haben vom Sortierrundlauf. Da bleibt dann plötzlich sehr, sehr viel Gepäck manuell zu handeln in so einem Störfall. Und da kann es dann auch durchaus sein, dass mal ein paar Koffer stehen bleiben. Ja. Aber in der Regel gibt es nicht die typische Ursache, die wir dort hätten. Sonst hätten wir da auch technisch schon längst angegriffen und hätten gesagt, da müssen wir Abhilfe dafür schaffen. Ich meine auch zu wissen, dass die meisten Koffer tatsächlich bei Umsteigeverbindungen verloren gehen, weil die vielleicht zu kurz getaktet sind oder irgendwie da was schief geht. Aber ich weiß nicht, ob das nur eine Vermutung. Also sowas gibt es sicherlich auch. Wobei ich jetzt hier für Stuttgart in der Regel kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Da habe ich die Information von meiner Seite her nicht. Ist aber, wenn man jetzt auf internationale Kongressen sich bewegt, durchaus immer wieder Thema. Da geht es dann auch um die Minimum Connecting Time, die MCT, wie lange auch so ein Flugzeug auf dem Hof ist, bis alles entsprechend wieder, man sagt, umgedreht ist. Da gibt es eben auch wieder Abhängigkeiten und Faktoren, die da eben wieder zu führen können, dass tatsächlich mal Gepäckstück liegen bleibt. Da gibt es tatsächlich internationale Konferenzen zur Gepäckfördertechnik oder ist es dann allgemein Logistik? Ja, zur Gepäckfördertechnik, sag ich mal, als speziellen Bereich. Von mehreren anderen Bereichen, die sich einfach in Flughafenlogistik und Flugzeuglogistik nachher bewegen. Okay. Gut, jetzt sind wir hier etwas leisere Umgebung in der Gepäckleitstelle, ist das richtige Begriff? Ja, wir sagen Gepäckeinsatzzentrale dazu, manchmal auch Raumschiff Enterprise. Ja, genau. Wobei ich nicht glaube, dass die Windows verwenden, also weil hier überall Windows-Fenster an der Wand sind. Ja, also was man hier natürlich als dominantes Element sieht, das ist eine Videowand mit der Aufschaltung von verschiedenen Kameras, die in den Anlagen draußen und auch draußen im Gelände verteilt sind. Damit haben die Kollegen die Möglichkeit, sich neuralgische Punkte eben anzugucken und dann auch mal größer herzuzoomen. Das war vorher garantiert auch der Fall, als wir das Gepäckstück auf dem Sorter gesehen haben. Damit kann er hier sehr schnell zu einer Entscheidung kommen, was zu tun ist. Das heißt, die Aufgabe von der Truppe hier ist mehr oder weniger Störfallmanagement. Im Idealfall haben die nichts zu tun. Also die Anlage läuft von selber. Die Anlage läuft hoffentlich von selber. Das wär wirklich der Idealfall. Die Hauptaufgabe ist aber hier, sag ich mal, ja, zum einen die Gepäckfördertechnik zu betreiben, zum anderen eben aber auch Personal und Material, sprich Fahrzeuge und Wägen und so weiter, zu disponieren und dementsprechend auch dafür eben zu sorgen, dass jedes Gepäckstück zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort eben nachher ist und damit auch jeder Passagier seinen Koffer mit dabei haben kann. Okay. Was hier auch wieder interessant ist, sieht wieder aus wie in einem Gleisstellwerk, ne? Weil die einzelnen Bänder quasi wie mit Weichen und Abkippstellen sieht aus wie so ein Eisenbahndingens. Ne? Ja genau, also was wir hier in der Mitte sehen, das sind vier Monitore, die eben nur speziell für die Gepäckfördertechnik da sind. Wir haben die Möglichkeit, eben Gesamtlayouts darzustellen oder eben auch reinzuzoomen in verschiedene Anlagenbereiche, damit man eben auch dort erkennen kann, welchen Zustand haben wir gerade in der Anlage. Wir haben hier auf dem einen Monitor zum Beispiel auch jetzt das Listing der einzelnen Meldungen. Blau ist Wartung, rot ist Störung, alles andere ist normal. Dementsprechend werden die Meldungen auch abgearbeitet. Und ansonsten hat man hier in der Gepäckeinsatzzentrale eben auch noch Fluginformationen von den Abflügen, von den Ankünften und wie gesagt noch einiges an Arbeitsplätzen für die Disponierung von entsprechenden Fahrzeugen, Wägen und den Kollegen dann dazu. Funk mit den entsprechenden Kollegen mit Sicherheit. Auch das natürlich. Genau. Okay, jetzt sind wir hier gerade noch durch die Tür durch in den Maschinenraum, Schaltschrankraum, wie nennt man das hier? Ja, wir sprechen vom Schaltschrankraum im Terminal 3, wobei das nur ein Teil ist, was wir jetzt gerade hier sehen. Wir haben direkt unter uns nochmal einen Schaltschrankraum, der eben die komplette Steuerungstechnik mit aufnimmt. Auch der Leitrechner steht hier im Raum, sodass wir sehr zentral in der Möglichkeit dann sind, wenn eine Störung da ist und brauchen dort nicht lange Wege. Ja. Wir haben natürlich als Nachteil dazu draußen sehr viel Kupferleitungen verbaut. Das muss man immer abwiegen. Wir haben also bei einem Umbau im Terminal 1, den wir 2008 beendet haben, haben wir den Versuch gerade andersrum gemacht, dass man also einiges dezentral draußen in der Anlage schon verteilt. Und dann sind natürlich die Schaltschrankräume etwas kleiner. Aber wie gesagt, das kann mal so rum positiv sein und so rum positiv sein. Beide Wege sind durchaus gangbar. Okay. Ja, damit sind wir eigentlich, glaube ich, durch. Oder haben wir noch irgendwas, wollen Sie noch irgendwas ergänzen, was wir vergessen haben? Nö, ich denke, das beschreibt so zumindest die Gepäckförderanlage im Terminal 3 ganz gut. Und ja, wenn Sie keine Fragen mehr haben. Mir fällt keine mehr ein, außer dass ich mich noch bei Ihnen bedanken will. Bitte, bitte. Gerne geschehen. Wunderbar, Dankeschön. Ja, das war's. Mal wieder mehr Details über Flughafenthemen, als ihr jemals wissen wolltet. Ich möchte mich bedanken bei den Gästen natürlich und nochmal wie letztes Mal auch schon bei Nicola Lotz und Katja Vogt fürs Einfädeln und Organisieren und mit mir rumlaufen. Und auch bei euch fürs Zuhören und Runterladen wie immer. Und ich hoffe, euch gefällt's und wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Ciao! Yeah.